Vor allem aber warten Sie nicht auf den Auslöser, bevor Sie handeln. Beginnen Sie Ihre Reise heute. Danksagung. Danke. Den Mentoren, die mir erklärt haben, wie man von der Wirklichkeit erzählt, Stefan Niggemeier, Bo Rosenkranz, Jörn Kruse sowie Stefan Kusmani und der Spiegel Kulturredaktion. Dem Mentor, der mir gezeigt hat, wie man Wirklichkeiten durch Erzählungen erschafft, Lou Binder. Den Verbündeten, den liebsten Eltern, Timon Karl Kaleita, Tillmann Mühlenberg, Wolfgang M. Schmidt, Elisabeth Ruge, Anne Will, Tolgay Asman und allen lieben Piratensender Powerplay-Hörerinnen und Hörern. Dem besten Gefährten für so eine Reise, unerschrocken und nobel, Friedemann. Und danke meinem Helden, dem mutigsten von allen, Martin. Samira El Wazil. Mein Dank geht an Elisabeth Ruge, Max und Marlene Montgomery, Wolfram Eilenberger, Fritz Breithaupt, Manuel Kilian, Lilo und Momo und Elena, Gunnar Tschünibulk, Eva von Redeker, Christian Stöcker, Georg Dietz, der Superredaktion, Anne Will, Maya Göpel, Tolgay Asman und Boris Beimann für ihre direkte oder indirekte Hilfe, die Affen zu zähmen. Unseren Leserinnen und Hörern für die zugeneigte Aufmerksamkeit und die Toleranz unserer kryptischeren Momente. Samira für das denkbar größte gemeinsame, jetzt erst begonnene Abenteuer. Meinen Großeltern und Eltern für die vielen Geschichten. Friedemann Karik. Sie hörten Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien. Wie Geschichten unser Leben bestimmen. Von Samira El Ouazil und Friedemann Karik. Gelesen von Sebastian Dunkelberg. Phonografische Rechte dieser Hörbuchausgabe, Medienverlag Kofeld, 2021. Buchvorlage: Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien. Wie Geschichten unser Leben bestimmen. Von Samira El Ouazil und Friedemann Karik. Copyright 2021 bei Uhlstein Buchverlage GmbH, Berlin. Das Buch sowie das E-Book sind 2021 im Uhlstein Verlag erschienen und im Handel erhältlich.